Guildman. Rico, das Klopapier hat sich verbunden. Rohspieler ist Rohspieler. Rohspieler. Guildman, er hat den Rufus hat sich verbunden. Master startet den Livestream. Rohspieler! RP, Rufus spricht über das Megafon in Ragnarok Online. Das Event beginnt in 10 Minuten. Begibt euch zum Stream und trefft euch am Brunnen in Prontera. Es gibt 200.000 Zenis zu gewinnen. Roh-Players! Die deutsche Spieleshow. Seit über 25 Jahren. Roh-Players Event Ragnarok. Online Europe, wir sind Gamer. Von Gamern für Eventmaster. Danke, Ragnarok Online. Roh-Players Gamer. Hi Fun Gaming. Gildenmitglied. Gildenmitglied RP. Sandra hat sich verbunden. Sandra spricht im Admin-Chat. Ich brauche einen blauen Edelstein für das Event. Brauche blauen Edelstein für das Wartportal. Gildenmitglied RP Samantha hat sich verbunden. Gildenmitglied RP Samantha verbunden. Samantha spricht über das Mikrofon. Die Show muss weitergehen. Event starten! RP, RP, Rufus, die Show muss weitergehen. Beginnt mit der Moderation und in 3 Minuten sind die ersten 10 Millionen. Eine Show heute. Fantastisch! Big Game Hunter. Event Show auf Ragnarok Online. Schnell.